Ja, es werden wahrscheinlich noch ein paar Leute hier eintrudeln, aber wir fangen trotzdem schon mal an. Ich begrüße euch ganz herzlich in der ACC-Galerie heute zum Vortrag mit Nikolai Berzarin über die Grundfarbe Schwarz, über Dunkelheit und Schwarz in der Kunsttheorie von Adorno. Ich sage gleich am Anfang was zu dem Umstand, dass ich hier ein Mikrofon in der Hand habe, was vielleicht erstmal ein bisschen seltsam erscheint, weil das gar nicht verstärkt wird. Das hat damit zu tun, dass die Veranstaltung per Livestream nach Hamburg übertragen wird. Das heißt, es gibt sozusagen eine virtuelle Erweiterung dieser Veranstaltung nach Hamburg und da gibt es auch ein paar Leute, die heute dem Vortrag zuhören. Also begrüße ich hiermit auch die Hamburger Menschen. Ja genau, ich sehe jetzt hier relativ viele bekannte Gesichter. Ich würde trotzdem noch was sagen zu der Reihe Kunstspektakel und Revolution, die mit dieser Veranstaltung jetzt in die fünfte Runde geht. Also Kunstspektakel und Revolution, das ist eine Veranstaltungsreihe, die organisiert wird von der ACC-Galerie Weimar und vom Bildungskollektiv Erfurt, was ein kleiner linker Verein ist, der in Weimar und in Erfurt und in Jena und ja, so im Umkreis Veranstaltungen organisiert. Und diese Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution setzt sich auseinander mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Das hat 2009 angefangen, also wir haben dann immer so Themenblöcke, wo wir sozusagen einen kleinen Fokus setzen und uns dann mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. 2009 ging es zum ersten Mal um die historischen Avantgarde-Bewegungen, also Dadaismus, Surrealismus, Konstruktivismus und diese Bewegung der modernen Kunst und Avantgarde. Dann haben wir uns ja sozusagen mit ästhetischen Anteilen der Gesellschaftskritik auseinandergesetzt, wo wir uns mit Charles Fourier auseinandergesetzt haben oder mit Lord Réaumont. Dann hatten wir eine dritte Reihe, wo es um die fünf menschlichen Sinne ging, also wo wir sozusagen uns Ästhetik und Kunst angeguckt haben unter dem Fokus, was bedeutet das eigentlich für die menschlichen Sinne, wie spielen die da zusammen und haben uns eigentlich jeden einzelnen Sinn angeschaut. Herzlich willkommen. Genau, und im letzten Jahr ging es, da war so die Überschrift, die Verwirklichung der Poesie, wo es eben um das Verhältnis von Poesie und Revolution ging und wo wir uns versucht haben anzueignen, wie im 19. Jahrhundert halt ja, sich in der Poesie auch eine revolutionäre Tendenz bahnbricht und die dann ein Stück weit zusammengeht mit den revolutionären Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Berzarin ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal im Rahmen dieser Reihe hier in Weimar. Also er hat schon mal über den Begriff des Geschmacks als eine ästhetische Kategorie hier referiert und er hat einen Vortrag über Hölderlin gehalten. Und bevor ich jetzt Berzarin noch ein bisschen vorstelle, will ich aber auch noch ganz kurz was zu dem fünften Themenblock der Veranstaltungsreihe sagen, der ja mit der Veranstaltung heute beginnt und will ein bisschen was dazu sagen, was für eine Idee und was für eine Fragestellung dahinter steckt. Überschrift ist diesmal Dunkelheit und Schwarz in der Kultur und ist ja so ein bisschen von dem Gedanken getragen, erstmal, wenn wir über Gesellschaft reden, müssen wir konkret über die bürgerliche Gesellschaft sprechen und damit eng verbunden mit der kapitalistischen Produktionsweise und dann ist wiederum die bürgerliche Gesellschaft in ihrem eigenen Selbstverständnis eng verbunden mit dem Projekt der Aufklärung, also dem Anspruch, die Unmündigkeit zu überwinden und nicht bestehen zu lassen, was nicht vor dem Richterstuhl der Vernunft bestehen kann. Jetzt ist schon im Begriff der Aufklärung eine Metapher des Lichts enthalten, also es soll sich etwas aufklären, es soll Licht dorthin gebracht werden, wo dunkel gewesen ist. Herzlich willkommen. Aber es lässt sich konstatieren, dass das bürgerliche Zeitalter seinem empathischen Anspruch auf Erhellung nicht gerecht geworden ist. Es sind gerade die bürgerlichen Verhältnisse, die sich der Erkenntnis durch ihre Mitglieder verschließen. Die Triebkräfte des bürgerlichen Subjekts sind ihm selbst undurchsichtig. Gerade in der Moderne verselbstständigen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse auf eine Weise, dass der Einzelne in ihnen seine eigene gesellschaftliche Qualität nicht wiedererkennen kann. Und mit Adorno ließe sich in diesem Zusammenhang vielleicht auch von Verblendung reden, was ich ganz interessant finde, weil sozusagen Verblendung ja auch sozusagen eine Übersteigerung des Lichts ist oder ein Licht, das nicht sozusagen erkennen lässt, sondern das im Gegenteil verblendet. Es ließe sich von der bürgerlichen Epoche aber auch als von einer Epoche der Verdunklung sprechen, wenn man konstatiert, dass sie im 20. Jahrhundert in ein Jahrhundert der Katastrophe mündet, deren unbegreiflicher Höhepunkt die Shoah, also die Vernichtung der europäischen Juden gewesen ist, vor der jede Vernunft kapitulieren muss. Ausgehend von der Ahnung, dass dieses Scheitern der Aufklärung damit zusammenhängt, dass die bürgerliche Aufklärung nicht selbst über ihre eigenen Bedingungen und Voraussetzungen aufklären kann, also sowas wie materielle Verhältnisse, Produktion, Ausbeutung und Herrschaft, und dass sie in gewisser Weise gerade in einer Fokussierung auf das, was offen zutage liegt, versäumt hat, sich ihre Schattenseiten bewusst zu machen. Und deswegen ist es die Idee jetzt dieses Veranstaltungsblocks, sich gerade mit diesen Schattenseiten, mit den dunklen Phänomenen der bürgerlichen Kultur auseinanderzusetzen. Und ich denke, Adorno hat das eben in Bezug auf die Kunst getan, wenn er konstatiert hat, dass radikale Kunst von der Grundfarbe schwarz sei, was ja auch der Titel der heutigen Veranstaltung ist und worüber Berzerin heute sprechen wird. Ja, sozusagen, das ist heute die erste Veranstaltung. Es wird dann noch 5 weitere Veranstaltungen geben. Wir werden uns mit der Depression als einem wichtigen Phänomen der Gegenwart auseinandersetzen. Es wird einen Vortrag über Samuel Beckett geben, der ja auch sozusagen assoziativ sofort irgendwie mit Dunkelheit und mit Schwarz zusammenhängt. Dann wird es einen Vortrag geben über den französischen Maler Pierre Soulages, der eben selber nur schwarze Flächen gemalt hat. Aber es wird auch einen Vortrag über Schwarz und Todesbejahung in der Ästhetik des Faschismus geben. Genau, und an der Stelle würde ich nur kurz auf den Blog der Veranstaltungsreihe verweisen, spektakel.blogsport.de, da findet ihr halt das Veranstaltungsprogramm und auch sozusagen einen kleinen Text, in dem das, was ich jetzt nur ganz skizzenartig und grobschlächtig darstellen konnte, was da nochmal programmatisch formuliert ist. Ja, ich würde Berzerin vorstellen, also er heißt Nikolai Berzerin, er hat Philosophie, Soziologie, Germanistik und Kunstgeschichte studiert, er lebt und arbeitet in Berlin, ist dort im Verlagswesen tätig und betreibt einen Blog, berzerin.blogsport.de. Nein, wordpress.wordpress. Richtig, wir sind hier, ja, berzerin.wordpress.com, Entschuldigung. Ja, da kann ich nur empfehlen, da mal drauf zu gucken. Also er schreibt eigentlich sehr regelmäßig dort Texte zu verschiedenen Themen, vor allen Dingen aber auch mit einem Fokus auf Fragen der Ästhetik. Wichtige Themengebiete sind für ihn Philosophie und Ästhetik der Moderne und Postmoderne. Wichtige Bezugsautoren sind für ihn dabei immer wieder Adorno und Walter Benjamin, aber durchaus auch Texte des französischen Poststrukturalismus. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du hier bist, auch zum dritten Mal. Ich freue mich auch. Ja, würde dir dann das Wort übergeben und freue mich auf eine schöne Diskussion. Ja, das ist natürlich angesichts dieses weißen Schwans neben mir etwas grotesk, über das Schwarze zu sprechen, aber vielleicht passt der Bruch ja auch ganz gut. Es kann sein, dass der Vortrag vielleicht etwas schwierig ist. Also scheuen Sie sich nicht auch im Anschluss Verständnisfragen zu stellen, sofern es sie gibt. Das ist eben auch gar kein Manko, weil man muss es ganz klar sagen, die Theorie Adornos ist eben nicht einfach und sie lässt sich im Grunde auch in dieser Komplexität nicht einfach auf 1 oder 2 Begriffe herunterbrechen. Das ist immer das Problem. Adorno selbst sagt es auch in seiner negativen Dialektik, glaube ich, Philosophie ist im Wesentlichen eben nicht referierbar und daran bricht sich eigentlich immer jede Darstellung einer Philosophie, gerade der Adornos, die eben auch in Konstellationen denkt. Das sind alles Dinge, auf die ich dann nachher auch zu sprechen kommen werde. Also wie gesagt, deswegen auch ruhig Verständnisfragen zu stellen am Ende der Veranstaltung und man kann natürlich auch in eine Diskussion eintreten. Das kann man dann schauen. Es schreibt Adorno an einer zentralen Stelle seiner ästhetischen Theorie, um inmitten des Äußersten und Finstersten der Realität zu bestehen, müssen die Kunstwerke, die nicht als Zuspruch sich verkaufen wollen, jenem sich gleichmachen. Radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere von der Grundfarbe schwarz. Das Ideal des Schwarzen ist inhaltlich einer der tiefsten Impulse von Abstraktionen. In der Verarmung der Mittel, welche das Ideal der Schwärze mit sich führt, verarmt auch das Gedichtete, Gemalte, Komponierte. Verarmt kann man dabei in einem doppeldeutigen Sinne verstehen. Vernimmt man diese Sätze Adornos, so lässt sich zunächst an ein theologisches Bilderverbot denken. Ein Kunstwerk habe zu verhüllen, anstatt anschaulich im Modus der schönen Sinnlichkeit darzustellen. Kunst arbeitet vermittels des Entzugs. Schlichter Realismus oder die Verdoppelung dessen, was sowieso der Fall ist, als Widerspiegelung des Schreckens, reichen unter den Bedingungen der Spätmoderne beziehungsweise nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, wie eben Auschwitz, nicht mehr aus. Insofern korrespondieren diese Sätze mit Adornos extremstem Diktum, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch sei. Das schrieb er so in den Prismen, in dem Aufsatz Gesellschaft und Kulturkritik, so Anfang der 60er Jahre. Ende der 50er. Kunst als schöner Schein und als eine Art von Ermächtigung des Bürgertums im 19. Jahrhundert wird hinfällig. Und wenngleich Kunst sicherlich nicht verschwinden wird, so ist doch ihr Status angesichts dieses katastrophischen zunehmend fragwürdig geworden. An einer anderen Stelle in Adornos Noten zur Literatur entfaltet er im Hinblick auf Schönbergs Musikstück Ein Überlebender aus Warschau jene Dialektik von Darstellung und dem Moment des Undarstellbaren im Kunstwerk, in dem das Leid von Opfern zu einem ästhetischen Bild, nämlich zu einem Kunstwerk verdichtet und geformt wird, geht damit bereits so etwas wie eine Transformierung des empirisch-faktischen Leids einher. Sublimierung dessen, was als pures Faktum nicht wegsublimiert werden darf. Die sogenannte künstlerische Gestaltung des nackten körperlichen Schmerzes enthält im Kunstgenuss des im Konzertsaal zurückgelehnten Publikums bereits ein Lustmoment, das von rechts wegen nicht sein darf, wenn man sich an den Opfern nicht zum zweiten Mal vergehen will. Das ist so Adornos These. Vor der Gerechtigkeit angesichts einer Welt inmitten der Katastrophe hält kein Kunstwerk stand. Die Möglichkeit von Kunst nach Auschwitz ist für Adorno paradox konzipiert. Kunst ist notwendig und reicht doch nicht mehr hin, weil sie mit Genuss konnotiert ist, der zur Kompensation dient und die Zumutungen der Moderne im Zeichen des Spätkapitalismus abmildert. Das Bild des Odysseus, der am Mast gefesselt dem Gesang der Sirenen lauscht, wie Adorno es in der Dialektik der Aufklärung entfaltet, deutet auf die Urgeschichte bürgerlicher Subjektivität im Kunstgenuss hin. Es ist die Fesselung der Sinne und Odysseus ist bereits der in den Sessel gebannte Konzertbesucher in der Music Hall. Zitat Adorno: Solange Kunst darauf verzichtet, als Erkenntnis zu gelten und sich dadurch von der Praxis abschließt, wird sie von der gesellschaftlichen Praxis toleriert wie die Lust. Der Gesang der Sirenen aber ist noch nicht zur Kunst entmächtigt. In solchem Ästhetikkonzept fällt der Kunst eine Doppelrolle zu. Als Gesang der Sirenen auf ein anderes zu deuten, das abseits zur bürgerlichen Ratio liegt und dabei zugleich eben nicht in die Regression oder den Mythos zu verfallen. Das wäre Adorno immer ganz wesentlich, dass auch wenn er sozusagen archaische Momente mobilisiert, wie beim Gesang der Sirenen, so den ganzen Rückgriff auf die griechische Mythologie, dann ist damit in gar keinem Falle ein Zurück, Back to the Roots gemeint oder irgendwie so ein Ursprungsdenken, wie wir das bei Heidegger haben, dass da irgendwie ein Sein wehst oder so etwas. Das ist für Adorno immer eine ganz große Illusion und ein Trug. Also Adorno ist da nie regressiv und fordert irgendwelche lebensphilosophischen Rückschritte oder den ungebändigten Schrei oder den ungebändigten Ausdruck. Dazu kommen wir später dann eben auch noch, wenn es um das Kunstwerk selbst dann geht. Leid durch Folter und Vernichtung lässt sich jedoch in seiner Unmittelbarkeit nicht in ein Bild bringen, denn der reine Ausdruck, eben dieser reine Schrei, wäre nur ein ungeformt rohes oder es verkitscht die Darstellung im engagierten und parteinehmenden Kunstwerk, das Leiden. Also es ist so, im Grunde auch so, wenn Wolfgang Borchert jetzt draußen vor der Tür liest, das ist sicherlich sehr gut gemeint, aber wäre für Adorno sicherlich kein gelungenes Kunstwerk, weil es einfach in Adornos Diktion wohl Sozialkitsch wäre. Die Sublimierung des Leides in Kunst ist eine Gewalttat und bleibt eben Frevel an den Opfern. In dieser negativen Dialektik bzw. Schwierigkeit bewegt sich die Ästhetik Adornos. Leid ist undarstellbar und zugleich ist die Motivation von Kunst als auch von Philosophie eben jene Leiterfahrung darzustellen. Das heißt, dafür ein ästhetisches Bild oder einen Text zu schaffen. Es ist die Frage nach der Darstellbarkeit, der Darstellbarkeit des eigentlich nicht Darstellbaren und die nach der Funktion von Kunst innerhalb einer spätkapitalistisch organisierten Gesellschaft. Diese Darstellung des Nicht-Darstellbaren verweist auf einen Moment in der Kunst, das sich einerseits mit dem Begriff der ästhetischen Negativität benennen lässt, aber zugleich auch über den Begriff der ästhetischen Erfahrung mit so etwas wie einer veränderten Praxis korreliert. Dabei ist jene Wendung, dass Kunst von der Grundfarbe schwarz zu sein habe, einerseits mehr als nur eine Metapher. Es ist dieser Satz durchaus auch buchstäblich zu nehmen, eben die Bilder eines Malevich, also dieses schwarze Kreuz auf weißem Grund oder umgekehrt auch, und die schwarze Abstraktion von Ed Reinhardt zeugen davon. Doch kann Kunst nicht nur bei der Abstraktion stehen bleiben. In der Verwertungslogik einer spätkapitalistischen Gesellschaft, mithin in der Ökonomie der Konsumkultur, die alles in ihren Bannkreis zieht und durch Kommerz und Warenwert entschärft, geriet die einstmals radikale Abstraktion der Malerei, die die Kunst an ihre Grenzen führte, schnell zum beruhigenden Ornament. Es ist das Altern der ästhetischen Moderne, welches die einstmals radikalen Werke zu Klassikern macht und sie dadurch in den Raum einer Ruhestellungskommunikation einholt. Im Grunde so Kunst als Valium, als Ritalin, als Beruhigungsfunktion im Grunde genommen. Adorno schreibt: Schatten des autarkischen Radikalismus der Kunst ist ihre Harmlosigkeit. Die absolute Farbkomposition grenzt ans Tapetenmuster. Dafür, dass zu einer Stunde der amerikanische Hotels mit abstrakten Gemälden à la manière de ausstaffiert sind, der ästhetische Radikalismus gesellschaftlich nicht zu viel kostet, hat er zu zahlen. Er ist gar nicht mehr radikal. Unter den Gefahren neuer Kunst ist die ärgste die des Gefahrlosen. Deshalb kann sich Kunst nicht beim Abstrakten oder bei der Grundfarbe Schwarz im buchstäblichen Sinne bescheiden und auf diesem Stand verharren. Insofern bezeichnet Adornos Ideal vom Schwarzen, das zugleich eine Tendenz der Kunst ist, sich den herkömmlichen Zugriffsbewegungen eben zu entziehen und Prozesse auch der Hermeneutik eben sozusagen da auch wieder zu unterlaufen und auch gerade das ganze kommunikative Moment zu unterlaufen. Das ist für Adorno immer auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also im Grunde sind es alles Dinge, die, obwohl vor Habermas im Grunde also auch alle gegen Habermas dann auch wieder zu wenden sind, eben gegen diese ganze Kommunikationstheorie und den Verständigungsrahmen, insbesondere gegenüber Gadamers, doch teils eben auch reaktionärer Hermeneutik. Schwarz meint in diesem zweiten Zusammenhang die Verdunklung und Destruktion des Sinns sowohl im Kunstwerk selbst als auch in den Verstehens- und Aneignungsprozessen auf der Seite der Rezipienten. Schwarz als Metapher für Sinnentzug und Hermetik innerhalb der Kunst bezeichnet eine Leerstelle, eine Position des Werkes, das sich jeglicher Deutung entzieht. Zwischen Goethes Wilhelm Meister und Beckets Der Namenlose liegen Welten. Dieses Moment des Sprachlosen und der ästhetischen Negativität als Spur, jenseits von Deutung und hermeneutischem Zugriff, zeigt sich in seiner pointiertesten Sprachgestalt, eben im Sinne Adornos, innerhalb der Moderne nach Auschwitz, einerseits im Werk von Sam Beckett und andererseits in den Gedichten von Paul Celan. Da kann ich jetzt auf den Celan nicht so genau eingehen, das würde jetzt zu weit führen, aber wer die Gedichte kennt oder mal gelesen hat, das ist also alles sehr hermetisch und auf den ersten Blick und auf die erste Lektüre auch gar nicht unmittelbar zu verstehen. Also da auch wieder sozusagen diese Unterminierung der gadamischen Hermeneutik. Zunächst möchte ich einen Rückblick geben, den diese Entwicklung in Adornos Ästhetik sowie sein Diktum vom Ideal des Schwarzen in den Horizont rückt. Denn diese ästhetische Negativität gründet sich bei Adorno in einem materialistischen Moment oder auch in einem materialen. Sie wird zum einen durch ein binnenästhetisches Moment in der Entwicklung der Kunst selbst und zudem durch die Entwicklung in der spätkapitalistischen Gesellschaft getragen. Insofern ist diese ästhetische Negativität nicht also als ein Plus der Ästhetik Adornos Äußerliches oder irgendwie als so eine private Marotte, die Adorno sich da ausgedacht hat, sondern das ist eben einerseits in der Ästhetik selbst, in der Entwicklung motiviert, aber eben auch aus gesellschaftstheoretischen Gründen. Zunächst also zur binnenästhetischen Perspektive. Zum einen schuldet sich diese Ästhetik der Negativität der Entwicklung innerhalb der Kunst selbst. Hierbei handelt es sich um einen Aspekt, der durch die Ausdifferenzierung der ästhetischen Formen innerhalb der Moderne bedingt ist. Es entfiel ab dem 18. Jahrhundert in der Kunst das verbindende und in der Produktionslogik verbindliche Moment eines allgemeinen Regelkanons, der sich eben seinerzeit auch noch an dem Ideal der Antike orientiert. Es gab also ganz klare Regeln, wie ein Gedicht zu schreiben sei, wie ein Bild zu malen sei. Das sind alles Dinge, die ich im Vortrag davor über den Geschmack auch mal angerissen und abgehandelt habe. Also da kann ich jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen, kann man hinterher natürlich nochmal drüber sprechen, aber das ist jetzt für Adorno, glaube ich, jetzt auch nicht ganz wesentlich. Es zeigt einfach nur diese geschichtliche Entwicklung, in die Adorno sich da auch selbst verortet. Der Prozess ästhetischer Entgrenzung sowie die Freisetzung von ästhetischer Subjektivität koppelt sich mit der Ausbildung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft, die den Feudalismus zu überwinden sich anschickte. Mit der Emanzipation des Bürgers sowie einer kapitalistischen Produktionsweise, die an sich ja durchaus als Fortschritt eben auch zu werten ist, bildet sich eine Kunst heraus, die den Bürger in einer bestimmten Weise repräsentiert und die zugleich aber, wichtigste Errungenschaft, als autonome Kunst sich installiert. Die Idee bürgerlicher Freiheit und die ästhetische Autonomie sind verschwistert. Diese Öffnung hin zum Subjektiven führt zu einer Kunst, die am Ende in jener klassischen Moderne terminiert, in der die Form sich so radikal entgrenzte, dass vom sinngebenden sprachlichen Ausdruck innerhalb der Kunstwerke oder vom gegenständlichen Ausdruck innerhalb eines Gemäldes kaum noch die Rede sein konnte. Also das kennen wir so also vom Dadaismus, Kubismus, auch Surrealismus und erst recht eben so dann aus der zweiten Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg aus Amerika eben dem abstrakten Expressionismus oder eben auch so die Bilder von Ed Reinhardt, die dann ja auch eben ganz schwarz und ja, dunkel sozusagen sind. Adorno selbst spricht angesichts dieser Entwicklung, die in die Moderne des 20. Jahrhunderts mündet, vom ästhetischen Nominalismus. Es sind dabei keinerlei Konventionen, keine künstlerischen Formen mehr verbindlich und können als verbürgt gelten. Diesen Umstand bringt Adornos ästhetische Theorie, die also erst posthum eben erschienen ist, 1971, eines der wichtigsten Werke, würde ich sagen, auch für die Gegenwart noch in der Ästhetik, bringt also diese ästhetische Theorie gleich in seinem ersten Satz zum Ausdruck. Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. Das Meer des nie Geahnten, auf das die revolutionären Kunstbewegungen um 1910 sich hinauswagten, hat nicht das verhießene abenteuerliche Glück beschieden. Stattdessen hat der damals ausgelöste Prozess die Kategorien angefressen, in deren Namen er begonnen wurde. So beginnt Adornos ästhetische Theorie. Bei dieser binnenästhetischen Bestimmung darf eben jedoch nicht übersehen werden, dass auch bezüglich des Formbegriffs, der für Adorno eben ganz wichtig ist, Kunst sich an die Ausprägungen von Gesellschaft koppelt. Das Kunstwerk ist in Adornos Konzeption immer beides, gesellschaftlich gemacht und autonom in einem. Was sich also in einer vermeintlich binnenästhetischen Perspektive oder als reine L'art pour l'art abspielt, verweist in vermittelter und teils indirekter Weise immer auf ein gesellschaftliches Moment, auf den Stand von Technik und Produktivkräften, auf gesellschaftliche Widersprüche, wobei sich die Kunst freilich eben nicht daran erschöpft, das halt lediglich widerspiegelnd abzubilden und darzustellen, ganz im Gegenteil. Bei Adorno funktioniert diese Vermittlung von autonomem Kunstwerk und gesellschaftlichen über den Begriff der ästhetischen Form sowie über die Begriffe Konstruktion und Material. Indem der Künstler sich mit seinem Material auseinandersetzt und es bearbeitet, fließt über die gesellschaftliche Arbeit des Künstlers die soziale Wirklichkeit mit ins Kunstwerk hinein. Es verkürzt die adornischen Positionen dazu im Konstruktions- und Materialbegriff. In dieser Konzeption, in der das Kunstwerk im Spannungsfeld so unterschiedlicher Aspekte wie ästhetischer Form, künstlerischer Arbeit sowie gesellschaftlichem steht, ist es ein ausgezeichneter Gegenstand, der eben nicht wie ein Gebrauchsgegenstand oder ein Objekt der Natur funktioniert, sondern das Kunstwerk ist, anders als zum Beispiel ein Designobjekt, ein gemachtes, das Anspruch auf Wahrheit erhebt, die weder in der puren Materialität noch in der Benutzbarkeit, also in Funktionalität und solche Dinge, aber eben auch nicht in der bloßen Aussagewahrheit, also der logischen Wahrheit, der diskursiven Wahrheit, sich erschöpft. Aufgrund dieses besonderen Status kommt dem Kunstwerk eine besondere Erkenntnisfunktion zu, die die herkömmlicher theoretischer Erkenntnis oder lebensweltlicher Praxis übersteigt. Dies unter anderem motiviert eben Adorno dann auch vom Wahrheitsgehalt der Kunstwerke zu sprechen. Die Wahrheit des Kunstwerks schlägt sich als eine Art von Interferenzphänomen zwischen Wahrheit, Schein, Versöhnung, Kritik und binnenästhetischer Fragen wie der nach Konstruktion nieder. Das Kunstwerk ist dabei ein ausgezeichneter Ort von Kritik, wobei es in seiner Wahrnehmung zugleich eben auf ein Subjekt angewiesen ist, das sich gegenüber dem Kunstwerk öffnet und in dieses eintritt, indem es seine Strukturen, also die Strukturen des Kunstwerkes, nach- und mitvollzieht. Das ist für Adorno ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht sich jetzt da im Genuss dem Kunstwerk überlassen soll oder ja das einfach nur als Gegenstand der eigenen Erheiterung benutzen soll, sondern ganz im Gegenteil soll vom Subjekt eigentlich abgesehen werden. Das ist für Adorno ganz wesentlich, dass das Kunstwerk nicht um des Subjekts willen da ist, um es irgendwie zu erheitern oder in der Galerie eine Plauderstunde zu liefern, sondern man muss sich eigentlich dem Kunstwerk ja hingeben und in einem kontemplativen, selbstvergessenen Zustand eigentlich in dieses Kunstwerk eintreten. Da kommen im Grunde auch nochmal so Aspekte auch der schopenhauerischen Seite, auch der adornischen Ästhetik zum Vorschein. Für diesen komplexen Prozess von Kunstrezeption ist bei Adorno der Begriff der ästhetischen Erfahrung reserviert, womit ich im Hinblick auf den Erfahrungsbegriff in einem zweiten Schritt auf die gesellschaftlichen Perspektiven kommen möchte, die sich an ein solches Subjekt koppelt, das zur ästhetischen Erfahrung befähigt oder eben nicht befähigt ist. Immer wieder begegnen wir in Adornos Philosophie jener Wendung aufs Subjekt als Instanz und Bezugspunkt. Dabei perspektiviert sich dieses Subjekt einerseits als kritische Instanz, zugleich aber verhält es sich in seiner instrumentellen Variante als unterdrückendes. Die Ausbildung des Selbst sowie die Selbsterhaltung, geschehen um den Preis der Naturunterdrückung. Natur und Objektbeherrschung im Zeichen der Zweckrationalität richten dabei jedoch nicht nur die Natur, sondern auch das Subjekt selbst zu. Die Herrschaft des Begriffs als Identifizierender dient dazu, Dinge und Verhältnisse gleichnamig zu machen. Das ist sehr kurz in einem sozusagen per Force-Satz die Dialektik der Aufklärung im Grunde auf einen Punkt gebracht, eben die Dialektik von Subjektivität und Verdinglichung, die bei Adorno ganz wesentlich ist. Deswegen ist es auch eine Dialektik der Aufklärung. Sie ist einerseits positiv zu nehmen, eben Aufklärung als Licht eben auf die Dinge, aber zugleich ist es eben diese Aufklärung auch ein Moment der Unterdrückung eingeschrieben, der das Subjekt sozusagen zugleich, ja, präformiert und überformt, und diesen Prozess nimmt Adorno eben in den Blick, und das ist eben auch für das Subjekt einer ästhetischen Erfahrung bedeutsam, wie weit eben dieses Subjekt überhaupt noch Erfahrungen machen kann. Andererseits jedoch kommt dem Subjekt, insbesondere im Modus ästhetischer Erfahrung, eben diese aufschließende Kraft zu. Im Licht subjektiver Positionierung und eines radikal subjektiven Blicks scheint ein objektives Moment auf. Im Detail subjektiver Erfahrung bricht und reflektiert sich das Ganze. So wie es Karl Kraus in einem Aphorismus, in einem kurzen Text schrieb, und den Geräuschen des Tages zu lauschen, als wären es die Akkorde der Ewigkeit. Dieses Verfahren eines mikrologischen Blicks, wie Adorno es dann später in der negativen Dialektik nennt, kann im Zeichen der verwalteten Welt, das ist bei Adorno ein Terminus, der zunehmend den Begriff des Kapitalismus ersetzt, als eine Art von Instanz herhalten, von der aus einzig noch Erkenntnis von Gesellschaft freigesetzt wird. Ein Blick, der sich in die Dinge und die Situationen versenkt, der die Objekte und den Umgang mit ihnen zum Anlass philosophischer bzw. gesellschaftskritischer Reflexion nimmt und aus dem Detail das Ganze herausliest, das sich darin manifestiert. In seiner ausgeprägtesten Form geschieht dieser Blick vom exilierten Subjekt her in Adornos Minima Moralia, die 1951 erschienen sind und die Adorno 1944 und 47 bis 47 im US-amerikanischen Exil geschrieben hat. Bevor ich in die Diktion und den philosophischen Ton der Minima Moralia sowie die darin festgehaltene aporetische Situation, in der gesellschaftliche Praxis sich steuert, die in den Blick nehme und diese Gesellschaftsdiagnose als immanente Logik des Zerfalls lese, muss man vielleicht ein wenig vorgreifen und sich, also ganz kurz wieder auch nur als kleiner Grenzgang, auf ein Werk beziehen, das rund 32 Jahre vor dem Minima Moralia veröffentlicht wurde und das neben Wittgensteins Traktatus und Heideggers Sein und Zeit wohl zu den bedeutendsten Texten der frühen Philosophie des 20. Jahrhunderts zählt. Das ist nämlich Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein. Leider ein bisschen vergessen, aber ich denke, das lohnt sich immer wieder, sich mit diesem Lukács Texten, Aufsatzsammlungen zu befassen, wenn auch vielleicht ex negativo, aber doch, es ist durchaus lohnend. Dieser kleine Umweg scheint mir nötig, um zu sehen, woher sich Adornos radikale Negativität motiviert. Man kann wohl mit Recht sagen, dass Adorno indirekt in verschiedenen Publikationen diesem Werk von Lukács antwortete. Also er hat sich eigentlich nie direkt oder ganz wenig nur auf Lukács bezogen, aber im Grunde die Dialektik der Aufklärung, auch die Minima Moralia, das sind alles im Grunde Antworten, versteckte Antworten an Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein. Die in Geschichte und Klassenbewusstsein enthaltenen Aufsätze sind, so Lukács, mitten in der Parteiarbeit als Versuche, theoretische Fragen der revolutionären Bewegungen für den Verfasser selbst und für den Leser zu klären, entstanden. Stark vergröbert lässt sich sagen, dass es Lukács um die zentrale Frage geht, weshalb nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung, nicht auch im übrigen Europa das Proletariat zum Bewusstsein seiner selbst kam und eine Revolutionierung der Gesellschaft sich einstellte. Jener revolutionäre Funke, der im zaristischen Russland seinen Ausgang nahm, sprang eben nicht auf ganz Europa über, blieb partial und erstickte im Antirepublikanismus, im Nationalismus und eben auch im Wesen der Sozialdemokratie. Und das sind eigentlich so Punkte, mit denen sich Lukács beschäftigt und was dann nachher auch Adorno eigentlich weiter umtreibt, wenn es eben um das historische Subjekt Proletariat geht, das zur Revolution befähigt ist oder eben in Adornos Diktion eben nicht mehr befähigt ist. Lukács unternimmt in diesem Buch den Versuch, diese Mechanismen der Verdinglichung des Bewusstseins, der Lähmung und der Aporie in eine Analyse zu bringen, die nicht nur in der Theorie zu verbleiben habe. Sein Text ist eben der unmittelbaren Praxis halt geschuldet. Verkürzt lässt sich diese Linie des Aufsatzes so wiedergeben: Das Proletariat halt als Subjekt und Objekt kapitalistischer Produktion ist die einzige Instanz, die zu einer Revolution der Lebens- und Arbeitsverhältnisse überhaupt fähig ist. Historisches Subjekt Geschichte, der Geschichte zumindest seiner Möglichkeit nach. Der Bürger kann es nicht sein, Lukas' Diktion, weil er eben nicht Subjekt und Objekt gleichermaßen ist. Solchem theologischen Konzept sowie den Direktiven eines Arbeitermarxismus misstraut Adorno. Dort, wo die repressive Macht der Gesellschaft allgegenwärtig wirkt und selbst die Regung des Bewusstseins angreift, kann kaum noch auf eine Klasse vertraut werden, die diese Verhältnisse, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen bleibt, zum Einsturz bringt. Adorno schreibt, die Allgegenwart der Repression und ihre Unsichtbarkeit ist dasselbe, und zwar in seinem Aufsatz Reflexion zur Klassentheorie. Sinnfällig wird hier die Nähe zur Philosophie Michel Foucaults. Nicht mehr nur die Kritik der politischen Ökonomie treibt die Gesellschaftstheorie an, sondern vielmehr muss ebenfalls auf eine Analyse der Strukturen der Macht zurückgegriffen werden. Es gibt keinen unschuldigen Ort mehr und schon gar nicht lässt sich auf ein einheitliches, kollektives Bewusstsein zurückgreifen, das in der Konzeption von Lukács zu revolutionären Eingriffen noch fähig wäre. Diese Situation bestimmt die Reflexionsstufe Adornoscher Theorie. Und insofern kann der Blick nur noch von der Position eben eines exilierten und teils auch beschädigten Subjekts her erfolgen und nicht mehr von einem Klassenstandpunkt. Das ist für Adorno ganz wesentlich. Und über diese Machtsachen, wie gesagt, und auch diese Hermeneutik des Selbst ergibt sich da oder die Subjektkonstitution ergibt sich da tatsächlich also auch eine große Nähe zu Foucault, sei es so die Macht, die Schriften so zur Macht vom mittleren Foucault aus den 70er Jahren, was er zum Gefängnis und Überwachen und Strafen und so geschrieben hat, als auch zum späteren Foucault, wo es eben um diese Hermeneutik des Selbst und auch um so eine Selbstfindung, in der Postmoderne so als Ästhetik der Existenz dann auch überschrieben wurde, ein bisschen kitschig überschrieben wurde, geht. Also im Grunde wieder ein neues Subjekt auszubilden. Aber das ist bei Adorno dann nochmal ein bisschen anders. Ich will diese Foucault-Bezüge jetzt auch nicht zu weit ausreizen, weil es darum jetzt hier eigentlich nicht geht. Adorno treibt in den Minima Moralia jene Reflexion neben aus dem beschädigten Leben, wie es im Untertitel heißt, ein zutiefst materialistisches Moment an. Kritik am Subjekt und Kritik am Objekt in einem. Beide Positionen sind gleichsam versehrt und beschädigt, bis ins Mark. Doch es handelt sich bei dieser subjektiven Sichtung Adornos nicht um jene sattsam bekannte konservative Kulturkritik, die eben einem gestern war alles besser hinterher träumt. Die Kritik Adornos geht aufs Ganze, sie will nicht restaurieren, sondern sie wirkt im Modus der bestimmten Negation, ohne dabei eben ein Positives unmittelbar überhaupt benennen zu wollen und auch nicht zu können, es geht eben nicht. Vor allem aber ist diese Form, auf Gesellschaft zu reflektieren, keine Kulturkritik, so als könnte man ein wenig lediglich an den Phänomen des Überbaus ändern, damit dann am Ende wieder alles gut und nett und fein und schön werde, sondern das ist eben bei Adorno Gesellschaftskritik im ganz umfassenden Sinne, deswegen diese bestimmte Negation auch. Sie verliert bei aller Detailversessenheit ebenso das Moment der gesellschaftlichen Konstitution und ihrer Strukturierung, nämlich den Aspekt der Ökonomie, dabei aber eben doch nicht, auch nicht aus den Augen. Die Minima Moralia behalten Teil und Ganzes gleichsam im Denken. Was Leben ist, lässt sich erfahren eben nur in der Erforschung von dessen entfremdeter Gestalt, so Adorno. Diese Kritik, teils exaltiert und von äußerster Subjektivität gespeist, teils exakt pointierend, nimmt die Dinge und Gegebenheiten, die ihren Blick begegnen, ernst und ist damit ein Beispiel auch für gelingende Phänomenologie. Zwar keine mehr des Geistes, wie eben noch früher in einem Hegelschen Sinne, als sei das gesellschaftliche Ganze noch irgendwie sinnhaft vermittelt, sondern eine solche Phänomenologie des Konkreten, die sich am Ende der Abstraktion, der Reflexion eben als das Abstrakteste auch zugleich erweist. Eben eine Phänomenologie der Regungen und Kleinigkeiten, eine vom Alltag sowie Gesellschaft. In dieser Weise der Spiegelung und Brechung im Denken freilich konzipiert sich dieses Denken eben doch wieder dann als eine Phänomenologie des Geistes, nämlich eine solche der verkehrten gesellschaftlichen Verhältnisse. Das mündet dann so in den Satz von Adorno, das Ganze ist das Unwahre, wie es eben prononciert in den Minima Moralia dann heißt. Womit sich eben auch der Satz vom richtigen Leben im Falschen zuspitzt, dass es eben nicht gibt. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist also der bekannteste Satz von Adornos, aus Adornos Minima Moralia. Und es ist eben eine Wendung auch jenes Satzes von Hegel ins Katastrophische gedeutet. Dass das Ganze das Wahre sei, kann mit guten Gründen eigentlich nur noch von einer Perspektive der Utopie her gedacht werden oder eben vom Blick jüdischer Theologie genommen, vom Messianismus aus. In diesem Sinne spiegelt sich in Adornos Minima Moralia sowohl eine Form von ästhetischer als auch ästhetischer Erfahrung wider. Wie ästhetisch ist diese Erfahrung, weil sie in einer aphoristisch-literarischen Weise vorgeht? Nicht mehr bloße Philosophie, Erkenntnis und Gesellschaftskritik bilden das Feld der Minima Moralia, sondern ganz wesentlich ist ihr die Form der Darstellung. Momente der Philosophie eben von der subjektiven Erfahrung her in ein Bild zu bringen, und zwar mit literarisch-rhetorischen Mitteln. Ästhetisch ist diese Erfahrung, weil sie sich auf die Phänomene des Alltags bezieht, vom fehlenden Türknauf bei US-amerikanischen Türen, vom beständigen jovialen Dutzen in der Arbeitswelt, dem scheinbar harmlosen Gespräch während einer Zugfahrt oder der Situation, wenn sich einstmals Liebende voneinander trennen, Tisch und Bett, heißt eben dieser Aphorismus recht sinnfällig, die einst nutzend geteilt und nun in der Trennung aufgeteilt werden müssen. Vieles in Adornos Blick ist sicherlich überspitzt, aber eben gerade in der rhetorischen Figur der Zuspitzung liegt dabei eben auch das Wahrheitsmoment und beleuchtet diese Dinge halt doch ganz grell. Dieser Blick nun, der auf Gesellschaft und Leben, auf Kunst und Alltagsobjekte fällt, hängt mit einer Betrachtungsweise zusammen, die sich mit einer Ästhetik der Negativität zusammenschließt, die sich aber gleichwohl nicht im negativen Moment erschöpft. Im letzten Aphorismus der Minima Moralia schreibt Adorno: Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Perspektiven müssen hergestellt werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstellt im messianischen Licht darliegen wird. Dies freilich ist eben eine schon fast theologisch zu nennende Perspektive, kaum noch für Subjekte einzulösen. Dieses messianische Licht eben verweist auf einen Moment von Verhüllung. Solche dialektische Konzeption von Verhüllung, Schein, Vorschein und Entzug hat ihren Ort im gelungenen Kunstwerk der Spätmoderne, das einzig noch als eine Art von Statthalter der Wahrheit fungiert. Adornos Konzept einer Kunst von der Grundfarbe Schwarz verweist, wie ich ihm anfangs ausführte, auf eine generelle Tendenz der Kunst, nämlich die der Moderne, sich zu verdunkeln und der Kategorie des Sinns insbesondere eine Absage zu erteilen. Und erst recht desavouiert dieser Satz, sowie die Absage an den Sinnzusammenhang, eben diese ganzen bildungsbürgerlichen Phrasen von der echten Kunst und dass echte Kunst etwas wie eine Aussage haben müsse, dass überhaupt Kunst eine Aussage haben müsse. Das sind Sätze, die Adorno ganz zuwider sind. Paradigmatisch für eine solche Erschütterung der überkommenen ästhetischen Kategorien, unter denen Kunst wahrgenommen wird, ist bei Adorno das Werk von Samuel Beckett. Adorno schreibt, die Dunkelheit des Absurden ist das alte Dunkle am Neuen. Sie selbst ist zu interpretieren, nicht durch Helligkeit des Sinns zu substituieren. Also es geht hier eben um Interpretation dieses Dunklen und nicht das Dunkle wegzuinterpretieren und wieder in einen Sinnhorizont einzuholen. Auch genauso mit der Kategorie der Absurdität. Also das ist bei Beckett ja bekannt, so der Hermann Clough im Endspiel oder Wladimir Estragon eben in Warten auf Godot. Die dort eben ja auf nichts warten oder auf Gott warten. Man weiß es eigentlich nicht, worauf die im Schatten dieser Bäume warten. Absurdität ist im Zusammenhang mit dem Werk Beckets keine zur bloßen Idee verdünnte und dann bebilderte Befindlichkeit des Daseins. Ästhetische Kritik zielt nicht mehr darauf, einzig die Sinngehalte eines Werkes aufzuzeigen. Einer Interpretation des Endspiels geht es eben nicht mehr darum, der Chimäre nachzujagen, seinen Sinn philosophisch und vermittelt auszusprechen. Es verstehen kann nichts anderes heißen, als seine Unverständlichkeit verstehen. Konkret den Sinnzusammenhang nachzukonstruieren, dass es keinen hat, so heißt es bei Adorno. Und weiter eben, Kunstwerke sind nicht von der Ästhetik als hermeneutische Objekte zu begreifen. Zu begreifen wäre auf dem gegenwärtigen Stand ihre Unbegreiflichkeit. In solchem Ansatz eben ganz klar steckt eine deutliche Invektive gegen ein Modell, das Kunst, wie ich es anfangs schon sagte, eben einen kommunikativen und hermeneutisch verstehenden Raum verorten will. Also diese ganze Rezeptionsästhetik ist damit eigentlich auch von Adorno gemeint. Primär ist eben das Kunstwerk selbst und nicht die Rezeption, auch nicht die Momente, die sich da in der Rezeption eröffnen und wo das Subjekt eigentlich nur von sich selbst quasselt, würde ich fast sagen, ohne eigentlich noch auf das zu sehen, was dort am Werk eigentlich tatsächlich wirkt. Und das ist für Adorno eben ganz wesentlich, dieses Wirken im Werk und sich in dieses Werk wirklich hineinzugeben, hineinzuversetzen und ja, es eigentlich nochmal zu komponieren, wie Adorno das dann auch an einer Stelle seiner ästhetischen Theorie schreibt. was bereits in Lukács Theorie des Romans im Hinblick auf die deutsche Romantik als das Zeichen der Moderne bezeichnet wurde, jener Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit, eben dieser Riss zwischen Subjekt und Welt, kommt auch in der Philosophie Adornos zum Tragen. Ideologie ist es im Kunstwerk, einen objektiven oder subjektiven Sinn noch irgendwie philosophisch vermittelt aussprechen zu wollen oder ihn gar über eine hermeneutische Lesart eben dort hineinzupressen und eine Weise von Einheitlichkeit zu suggerieren, die es objektiv nicht mehr gibt. Das sind auch Punkte, wo sich Adorno ganz stark mit Jacques Derrida eigentlich berührt, mit diesem ganzen Differenzgeschehen, wo es eben also nicht mehr um Verständlichkeiten geht. Welche radikale Absage doch an die Hermeneutik. Der Begriff des Sinns wird dabei von Adorno in einer vielschichtigen Weise aufgefächert. Zum einen als sinnvoll konstituierter Zusammenhang innerhalb des Kunstwerkes selbst. Das sind bei Beckett dann eben die dramatischen Bedingungen im Rekurs insbesondere eben auf die Poetik von Aristoteles, nämlich Einheit von Zeit und Handlung im Drama. Beckett dekonstruiert bzw. unterminiert diese in seinem Stück nicht etwa, indem die Zeit- und Handlungsebenen ineinander geschoben, montiert, versetzt würden oder irgendwie durcheinander gebracht würden, sondern er befolgt diese aristotelische Einheit strikt und führt sie gerade in dieser Logik der Konsequenz an seine Grenze, indem Beckett diese dramatischen a priori inhaltlich vollkommen anders auflädt. Zudem ist es in Beckett's Stück im Grunde kaum noch unterscheidbar, ob es sich nun um eine Tragödie oder halt um eine Komödie handelt. Auch dies verschiebt die dramatischen Formen, obwohl sie ansonsten in der Durchführung eben, wie gesagt, strikt gewahrt bleiben. Also nichts ist komischer als das Unglück, ist auch so eine Wendung eben aus dem Endspiel, wobei man bei Adorno immer so auch gegen Adorno zur Kritik sagen muss, dass er diesen ganzen Spielcharakter eigentlich und das Komische auch im Endspiel eigentlich so gar nicht richtig in den Blick nimmt und bekommt. Aber das wäre sicherlich nochmal ein anderes, vielleicht auch zu diskutierendes Thema, dass da es bei Adorno doch eher unkomisch zugeht. Die aristotelische Poetik, die man gleichsam als einen abstrakten und zugleich westlich-europäische Ästhetik strukturierenden Maschinenraum der Ästhetik bezeichnen kann, also das ist eigentlich so einer der Grundtexte für, auch bis heute hin, für die Ästhetik, wird bei Beckett auf ihr Skelett reduziert. Im Grunde lässt sich das Endspiel als eine mit den Mitteln der Kunst durchgeführte immanente Kritik an der Poetik des Aristoteles lesen. Und es ist eben nicht nur das Stück selbst in seiner Form, sondern auch deren Protagonisten Ham und Clough, die einen Dialog führen über das Ende und den Bestand von Kunst überhaupt. In einem anderen Zusammenhang schreibt Adorno in den Noten zur Literatur, die Absurdität des Realen drängt auf eine Form, welche die realistische Fassade zerschlägt. Als widerständig erweist sich die Kunst dort, wo sie nicht unmittelbar eingreifend oder parteinehmend arbeitet. Insofern lässt sich auch in dieser formalen Hinsicht bei Adorno von einer Ästhetik des Entzugs sprechen. Eine solche Ästhetik delegiert die Rationalität nicht nur an die Kunst selber, sondern sie wirkt zugleich als eine Weise von gesellschaftlicher Verweigerung, zumindest im Sinne einer Verweigerung gegenüber dem, was Common Sense ist. Andererseits zeigt sich Sinn in seiner objektiven, auf Welt und Weltverhältnisse bezogenen Variante als das von außen objektiv vorgegebene und eben als strukturbildendes Moment. Der metaphysisch-theologische Sinn als gleichsam eben idealistische Einheit von Subjekt und Objekt, von Welt und einem in Strukturen gebetteten Individuum, mit dem als gesellschaftlicher Gehalt, wie er in der vormodernen Welt des 18. Jahrhunderts noch wirkte, ist nicht mehr zu haben. Dieser metaphysische, vormodern konzipierte Sinn schlägt sich, vermittelt freilich, noch im Kunstwerk der frühen Modernen nieder, nämlich als die Intention des Ganzen als eines Sinnzusammenhangs, der von sich aus Bedeutung stiftet. In dieser Weise konnte das herkömmliche Epos von Goethe über Balzac oder Tolstoi mehr oder weniger noch von einer Einheit ausgehen, ebenso das klassische Drama. Georg Lukács schreibt in seiner Theorie des Romans, die Fragen, als deren gestaltende Antwort das Epos entsteht, ist, wie kann das Leben wesenhaft werden? Und das ist sicherlich auch eine Frage, die sich Adorno stellt, nur Adorno gibt darauf eine ganz andere Antwort als Georg Lukács. Geschichtsphilosophisch ist das Stück Beckets, eben der Lektüre Adornos, von dem Umstand getragen, dass kein positiver metaphysischer Sinn mehr substanziell ist. Diese Explosion des metaphysischen Sinns, oder mit Lukács gesprochen eben diese transzendentale Obdachlosigkeit, lässt den ästhetischen Sinnzusammenhang und die Form selbst zerbröckeln. Sowohl Lukács als auch Adorno interpretieren diesen Umstand jedoch nicht im Sinne einer heideggerschen Fundamentalontologie oder eben halt im Pathos irgendeiner Existenzphilosophie, sondern die Richtung geht in eine materialistische bzw. geschichtsphilosophisch konzipierte Theorie. Die Abgrundstruktur und der Riss sind keine anthropologischen Wesenskonstanten fürs Mängelwesen Mensch, sondern der Verfall ist ein gesellschaftlich gemachter, nur dass dabei, wie bei jeder Verdinglichung, der Aspekt des Gesellschaftlichen abgezogen und dann eben als eine Natureigenschaft ins Draußen verlagert wird. Als sei der Mensch eben per se ortlos. Und das ist eben etwas, wogegen sich Adorno auch immer wehrt, auch gegen den Begriff überhaupt der Anthropologie, als ob es ja ein Wesenmensch gäbe. Und das ist eben auch etwas, wo er im Grunde genommen mit dem mittleren, nicht mit dem frühen, sondern mit dem mittleren Marx eigentlich dann auch wieder sehr genau korrespondiert. Zugleich aber gehen dann doch wieder in der Konzeption Adorno und Lukács andere Wege, getrennte Wege in dieser materialistisch ausgerichteten Ästhetik. Während für Adorno der Bruch, das Fragment und die Zerstörung von Totalität und Sinnzusammenhang für das Kunstwerk konstitutiv und eben durchaus positiv besetzt sind, beschreitet Lukács einen anderen Pfad. Wesentlich bleibt ein Realismus, der sich am Roman der bürgerlichen Epoche ausrichtet und der die Brüche von Welt und Gesellschaft im Kunstwerk als Inhalt aufgreift und widerspiegelt, aber die überkommene Form wahrt und eben an diese Traditionen des Romans anknüpft. Ästhetische Theorie im Sinne Adornos jedoch vollzieht das Nichtverstehbare moderner Kunst, das nicht mehr in den herkömmlichen Referenzrahmen des Sinns Einholbare, und bringt es in eine Anordnung, für die der Begriff Essay dann eben oder auch ästhetische Kritik eben stehen kann. Aufbewahrungsort eines ganz anderen und damit eben auch Statthalter von Utopie, aber eben nur Statthalter, nicht Utopie selbst, können die geglückten Kunstwerke aus dem Grunde sein, weil sie sich dem gesellschaftlich falschen Kommunikativen entziehen, und zwar einerseits über das Moment des Ausdrucks in den Kunstwerken, der so etwas bei Adorno wie eine unmittelbare Regung bedeutet, die sich eben nicht im rein diskursiven, also im rein sprachlichen oder rational nachvollziehbaren erschöpft. Wenn Adorno von Ausdruck spricht, so meint dies einerseits eben diesen expressiven Aspekt am Kunstwerk, aber dieser äußert sich eben nicht im bloßen Laut oder in einem wilden gestischen, sondern diesem Ausdrucksmoment innerhalb des Kunstwerkes eignet eben auch die Durchbildung in der künstlerischen Konstruktion zu. Also der reine Schrei ist eben für Adorno auch dann keine Kunst. Insofern ist der Begriff des Ausdrucks bei Adorno keiner von Unmittelbarkeit, sondern er stellt sich in der Bearbeitung des Materials durch den Künstler ein. Mit dem Ausdruck korrespondiert bei Adorno der Mimesis-Begriff, also eben eine Form von Nachahmung. Adorno schreibt, Ausdruck ist ein Interferenzphänomen, Funktion der Verfahrensweise nicht weniger als mimetisch. Es ist die Paradoxie der Kunst, Blindes, eben den Ausdruck, aus Reflexion, aus künstlerischer Reflexion, also durch Form heraus herzustellen und dabei aber dieses Blinde nicht zu rationalisieren, sondern eben ästhetisch überhaupt erst herzustellen. Und in diesem Zusammenhang kommt dem Ästhetischen eine außerordentliche Funktion zu, nämlich so etwas wie ein umfassendes, nicht bloß zweckrational operierendes Denken herzustellen, das eben die instrumentale Ratio übersteigt, eben als Vorschein auch eines anderen. Dieses ästhetische bei Adorno nun umfasst sowohl die Kunst selber als auch die Möglichkeiten einer ästhetischen Erfahrung, die ihren Blick auf Kunstwerke richtet und selber wiederum durch die Struktur des Kunstwerks geprägt wird, indem diese Erfahrungsweise sich dem Kunstwerk überlässt. Also diese Dinge, die ich vorhin eben auch gesagt habe, dass man halt sich ins Kunstwerk hineinzubegeben habe. Dem Kunstwerk eignet in diesem Zusammenhang ein sprachloses Moment zu, das die auf Verständigung abzielende kommunikative Sprache aufbricht. Erst in dieser Weise des Ratioüberstiegs, eines Umgangs, der nicht jenseits von Rationalität ist, sondern eine umfassend verstandene Rationalität eben überhaupt erst erzeugt, konstituiert sich so etwas wie eine unverstellte Erkenntnis, die auch ihr anderes, eben die sinnfernen Schichten, das Somatische, also das Körperliche, mit in den Blick nimmt. Das sind also auch alles Aspekte, dieses Sinnferne und Somatische und auch gerade die Erfahrungswelt der Kindheit. Das sind so Dinge, die Adorno dann am Ende seiner negativen Dialektik eben in den Meditationen zur Metaphysik auch entfaltet. Also wo er so sagt, wer nicht da empfindet, was ihn vor dem Wagen des Hundefängers ansprang, also dieses Rückholen der Kindheit auch, der ist dann eigentlich auch gar nicht zur ästhetischen Erfahrung befähigt. Dass dieses Moment muss man sich überhaupt aussetzen und dem muss man sich auch überlassen. Das ist für Adorno so ein ganz wichtiger Aspekt. Also deswegen ist eben nicht nur, man sagt zu Adorno, das sei so die reine Rationalität und Abschalten von allem sinnlichen Momenten. Das stimmt eben gerade nicht, gerade wenn man die Meditation zur Metaphysik, also das Ende der negativen Dialektik eben liest, wo es auch nochmal eben um Kunst nach Auschwitz bei Adorno ganz wesentlich geht. Konstitutiv bei Adorno bleibt jedoch das Ausdruck kaum anders, eben als der von Leiden vorstellbar ist. Ausdruck von Freude gibt es für Adorno in dem Sinne so nicht. Ausdruck ist immer bei Adorno ganz klar Leiterfahrung. Mit dem Begriff des Ausdrucks in Verbindung steht eben dann diese Dialektik des ästhetischen Scheins. Ausdruck und Schein stehen sich zunächst in Widerstreit gegenüber. Das Ausdrucksmoment im Kunstwerk rebelliert dagegen, dass das Kunstwerk immer und notwendig mit dem Scheincharakter behaftet ist, es eben so tut, als ob, und es ist eben doch nicht ist, es ist halt so mit des Scheins auch eben, es ist ein Trug, es ist ein Trugobjekt, es ist eben ein Nichts im Grunde genommen, wenn man jetzt es mit einem Gebrauchsgegenstand vergleicht. Das Kunstwerk ist eben Illusion inmitten des Illusionslosen. Dieses Spiel macht das dynamische Moment im Kunstwerk aus und insofern kann aufgrund dieses Fluktuierenden des Kunstwerks das Kunstwerk Abdruck des Falschen und zugleich dessen Aufhebung sein. Ausdruck und Schein sind im Prozess des Kunstwerks selbst sowie seiner Lektüre nicht nach einer Seite hin aufzulösen und es darf diese dialektische Bewegung eben nicht stillgestellt werden. Während Kunstwerke bloßer Schein, so verfielen die Kunstwerke dem Theater der Illusionen, entschärften sich selbst als bloßes Dekor. Würde der Schein jedoch zugunsten des Ausdrucks getilgt, so besäßen wir keine Kunstwerke mehr, sondern Dokumente. Kunst aber ist eben kein Dokument, wenngleich sie doch auf eine vermittelte Weise eben sagt, wie es ist. Adornos Diktum gegen das Dokumentarische oder eben einen schlichten Abbildrealismus zeigt sich auch darin, dass es bei ihm eigentlich keinerlei Ausführungen zur Fotografie als Kunstform gibt. Diese betrachtet er eigentlich zeitlebens doch mit Skepsis. Und auch beim Kino sind von Adorno nicht besonders viele gute Worte überliefert. Aus jedem Kinobesuch kommt man dümmer, heißt es in einer Sentenz der Minima Morali. Adorno dachte allerdings wirklich auch nur an diese Hollywood vorfabrizierten Filme, die mit Gefühlsregungen spielen und sie eigentlich dadurch auch wieder erst erzeugen. Also im Grunde präformierte Standards, das ist so Adornos Kinobegriff gewesen. Kann man natürlich darüber streiten, ob das heute überhaupt noch gilt. Schein ist das Kunstwerk aber auch als eine Art von Verlockung, ebenso wie Adorno dies dann im Odysseus-Kapitel der Dialektik der Aufklärung anhand des Gesangs der Sirenen illustrierte. Odysseus muss sich, um dem Gesang nicht zu erliegen, an den Mast fesseln und den Ruderern werden die Ohren verstopft. Das ist im Grunde das typische Bild der bürgerlichen Gesellschaft. Die einen arbeiten, die anderen machen Kunst oder schauen sich Kunst halt an. Ästhetische Rationalität innerhalb des Kunstwerkes bzw. ästhetische Erfahrung bedarf eben beider Momente, des Scheins sowie des Ausdrucks. Dem Ausdruck korrespondiert dabei ein mimetisches Moment, das eben quer zu der zurichtenden instrumentellen Ratio steht. Will aber dieses Mimetische nicht bloß so etwas wie ein idiosynkratisches, eben auf bloßer Regung und ja, Abneigung oder Zuneigung beruhendes sein, also dann muss es zumindest eben in der Lesart Adornos sich mit der Rationalität doch auch wieder in irgendeiner Weise paaren und sich durchdringen. Also Mimesis darf eben nicht der kompletten Irrationalität verfallen. Das ist bei Adorno mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Diese ganze Mimesis-Geschichte entfaltet er da auch nochmal in der Dialektik der Aufklärung. Also Mimesis ist für Adorno durchaus positiv besetzt und auch ein wichtiger Begriff, aber eben nicht in diesem regressiven Moment. Also insofern bleibt Adorno dann auch Dialektiker genug, um nicht in so einer Art von élan vital oder einer Lebensphilosophie das Kunstwerk auszulösen oder dass es dann in so einer reinen dionysischen Regung halt mündet. Das ist also für Adorno auch nochmal ganz wichtig. Ich will nun, da die Ersten auch schon gehen, zum Schlussteil kommen. Eine der Schwierigkeiten, wenn nicht Aporien der Ästhetik Adornos, ist es, dass sie im Grunde bereits jenes Individuum voraussetzt, das noch gar nicht ist, sondern welches sich erst konstituieren soll, und zwar qua Kunst und Philosophie, durch Erziehung zur Mündigkeit, mithin durch einen emphatisch verstandenen Begriff von Aufklärung, die eben auch ihre Nachtseiten und ihre Gegenbilder bei Adorno ganz wichtig mit in den Blick nimmt. Ästhetische Erfahrung in der Konzeption Adornos in der Kunstwerke zu verstehen, heißt eben dieses Kunstwerk noch einmal zu komponieren. In der Musiksoziologie von Adorno spricht er da dann auch vom strukturalen Hörer, das ist sozusagen für ihn also eine Hörertypologie, die er da aufgestellt hat, so der am höchsten angesiedelte, der genau diese Momente mit, der durch Partituren liest und durch die Partitur das Musikstück realisiert. Eben, das ist, dieser Mitvollzug ist eben auch auf ein Subjekt angewiesen, das eben doch nicht restlos von diesen Strukturen der Verdinglichung, von instrumenteller Ratio und von den Entfremdungsprozessen innerhalb einer nachliberalen oder eben spätkapitalistischen Gesellschaft angefressen ist. Adorno schreibt in seiner Ästhetik, ästhetische Entäußerung an die Sache, das Kunstwerk, erheischt kein schwaches, sich anpassendes, vielmehr ein starkes Ich. Einzig das Autonome vermag sich kritisch zu wenden, gegen sich und seine illusionäre Befangenheit zu durchbrechen. Und in seiner negativen Dialektik heißt es eben in der Vorrede, mit der Kraft des Subjekts den Trug konstitutiver Subjektivität zu durchbrechen. Das sind also eigentlich nochmal Sachen, die er eigentlich dann von der Dialektik die Aufklärung dann nochmal in seine spätere Philosophie zurückbezieht, eben in der negativen Dialektik und in der ästhetischen Theorie. Wenn jedoch der Verblendungszusammenhang total ist, wie es Adorno in seiner Dialektik der Aufklärung und eben auch in den Minima Moralia nahezulegen scheint, dann ist ein solches von Adorno emphatisch verstandenes Subjekt schwierig nur vorstellbar. So zumindest geht die einhellige Adorno-Kritik nach Jürgen Habermas. Wobei ich jedoch dieser von Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns entwickelten These vom performativen Selbstwiderspruch in Adornos Theorie widersprechen möchte. Nämlich das, was Habermas so meint, dass nämlich bei Adorno als instrumentell konzipierte Vernunft genau jene Vernunft, die instrumentelle Vernunft kritisiert, wiederum in Anspruch nehmen muss. Das ist halt für Habermas dieser Widerspruch, der eigentlich nicht funktioniert. Und deswegen ist da die Theorie von Adorno widersprüchlich, logisch widersprüchlich. Es gibt Formen gelingender ästhetischer Rationalität, die sich jedoch nicht in ihrem kommunikativen Moment erschöpfen oder die in einem Paradigma der Intersubjektivität münden, das von der vermeintlichen Subjekt-Objekt-Dichotomie der Bewusstseinsphilosophie gereinigt wäre. Das ist also eben ganz wichtig für Adorno, dass man eben nicht da jetzt dieses ganze Moment des kommunikativen, intersubjektiven bei Habermas mitmachen muss, sondern durchaus auch beim Subjekt-Objekt-Dualismus auch stehen bleiben kann. Bei Adorno dient im Hinblick auf eine solche erweiterte Form der Rationalität eben dieses von mir skizzierte Konzept einer ästhetischen Erfahrung, in der sich die Betrachterinnen und Betrachter von Kunst dem Kunstwerk überlassen. An einer Stelle spricht Adorno davon, dass es im Akt der ästhetischen Erfahrung darum geht, den Blick des Kunstwerkes zu erwidern. Hier ist Adorno also ganz nahe an Benjamins Konzept von Aura, die er in seinem Reproduktionsaufsatz da entwickelt, dass die Kunstwerke nämlich die Augen aufschlagen. Also im Grunde so etwas wie Subjektstatus da auch zu. Die Kunstwerke blicken tatsächlich zurück und diesen Blick gilt es vom Objekt, vom ästhetischen Subjekt, kann man schon sagen, zu erwidern. Es ist diese bei Adorno häufig vorkommende Paradoxie dialektischen Denkens, nämlich das Münchhausen-Stück, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen, eben mit der Kraft des Subjekts den Trug von Subjektivität zu durchbrechen. Das Kunstwerk als Objekt und als anderes dient hier als Anlass und bleibt doch als Selbstständiges gewahrt, gleichsam als eine Art von Subjekt-Objekt. Aber eben diese Aporien der Adornoschen Theorie, wie Habermas sie konstatiert, spiegeln zugleich im Grunde nichts weiter als den Widerspruch innerhalb einer funktional differenzierten, eben kapitalistisch organisierten Gesellschaft wider. Insofern ist gegen Habermas und all jene Kritiker Adornos, die seine Philosophie auf Widersprüchlichkeit abklopfen, zu sagen, dass es sich um reale Widersprüche handelt, die sich am Ende in der Theorie, die aufs Ganze der Gesellschaft geht, niederschlagen müssen. Nicht um logische Widersprüche innerhalb einer Theorie handelt es sich, sondern um die Materialien einer Gesellschaft, die die kritische Theorie in den Blick zu nehmen hat, anstatt sie in der Form gelingender Kommunikation halt aufzulösen. Um einen Satz auch von Marx vielleicht noch aufzugreifen, Unfreien ist es eben inmitten unfreier Verhältnisse schwierig möglich, Auskunft zu geben über den Stand einer Gesellschaft freier Menschen. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, der Adornos Theorie trägt. Deswegen ist es auch falsch, wenn man Adorno da vom Marxismus reinigen will und sagt, oder nicht vom Marxismus, das ist Quatsch, von Marx reinigen will. Das materialistische Moment schwingt bei Adorno eigentlich immer unterschwellig mit, wenngleich er auf Marx nicht so stark Bezug nimmt wie auf Hegel oder auf Kant zum Beispiel. Insofern bleibt aufgrund der Sprachlosigkeit als Instanz des Einspruchs lediglich das Kunstwerk sowie ästhetische Theorie als eine Möglichkeit, das, was als Utopie besteht, in eine Anordnung zu bringen. Diese Utopie bei Adorno ist zwar schwarz verhüllt, weil jegliche Positivierung bzw. Verbildlichung das Unheil des Bestehenden lediglich fortsetzen würde. Aber das Kunstwerk vermag zumindest eine Art von Vorschein zu erzeugen. In seiner Mimesis ans Verhärtete, in seiner Verfinsterung und in seiner radikalen Absage an jeglichen Trost vermag das Kunstwerk in einer Art von Entzug der Entfremdung Gestalt zu verleihen, ohne ins Belehrende oder ins bloß Widerspiegelnde abzugleiten. Doch zugleich wird eine solche Position von Kunst als Bestandteil von Aufklärung in dem Moment fragwürdig, wo Kunst sich anschickt, zum Konsumgut überzulaufen. Da, wo die Kunst eben nur noch als dekoratives, das dekorative Moment zu eigen ist und dort, wo sie dazu dient, die feinen Unterschiede zwischen den Connoisseurs und derer, die draußen sind, zu markieren. In solchen Konzepten gerät eben die Aufklärung und die an Kunst, mit Kunst konzipierte Versöhnung zur Farce. Und dies ist halt auch die aporetische Situation der Kunst der Moderne, die Adorno in seiner ästhetischen Theorie an zahlreichen Bildern und Stellen ins Bild bringt. Im Grunde könnte man, wissen wir es angesichts der zahlreichen Texte Adornos zur Ästhetik, nicht besser von einem Abgesang auf die Kunst sprechen. Aber es geht Adorno in dieser Ästhetik, in diesem Auftakt zur Ästhetik, nicht darum, einen Verlust der Mitte zu beklagen, wie dies etwa einige Kunstkritiker wie Hans Seidelmeier so in den 40er Jahren schrieben, sondern Adorno konstatiert zwar das Ende der ästhetischen Moderne, jenes Altern der Moderne, was eben auch bedeutet, dass die avanciertesten Werke, wie die Becketts oder Celans, irgendwann zum Klassikerdasein herabsinken. Doch unterliegt seine These vom Ende der Kunst einer vielschichtigen Perspektivierung. Da ist einerseits die Frage von Kunst nach Auschwitz, die uns im Grunde immer noch und bis heute umtreibt. Da ist weiterhin eine gesellschaftliche Entwicklung, die in immer mehr Zwänge terminiert. Adorno stellt zum Auftakt seiner ästhetischen Theorie fest, dass jene absolute Freiheit der Kunst, die eben doch nur eine partikulare bleibt, im Widerspruch zu der sich steigernden Unfreiheit im Ganzen steht. In solcher Situation, inmitten jener verwalteten Welt, ist auch der Ort von Kunst ungewiss und es bleibt die Frage nach ihrem Fortbestand. Adorno schreibt, ungewiss, ob Kunst überhaupt noch möglich sei, ob sie nach ihrer vollkommenen Emanzipation nicht ihre Voraussetzungen sich abgegraben und verloren habe. Die Klischees von dem versöhnten Abglanz, der von der Kunst über die Realität sich verbreite, sind widerlich, nicht nur, weil sie den emphatischen Begriff von Kunst durch deren bourgeoise Zurüstung parodieren und sie unter die trostspendenden Sonntagsveranstaltungen einreihen, sie rühren an die Wunde der Kunst selbst. Durch ihre unvermeidliche Lossage von der Theologie, von umgeschmälerten Anspruch auf die Wahrheit der Erlösung, eine Säkularisierung, ohne welche Kunst nie sich entfaltet hätte, verdammt sie sich dazu, dem Seinen und Bestehenden einen Zuspruch zu spenden, der, bar der Hoffnung auf ein anderes, den Bann dessen verstärkt, wovon die Autonomie der Kunst sich befreien möchte. In einer Gesellschaft jedoch, in der Befreiung kaum möglich erscheint, wird auch dann diese Kunst selbst illusionär. Sie dient im Grunde dazu als soziale Praktik, das, was ist, zu bestätigen und dem schlechten Allgemeinen ihr Gütesiegel aufzudrucken. Also eben Kunst und Wirtschaft, Kunst als Unterhaltung sind so Stichworte. Kunst auch als Marketing, eben um die feinen Unterschiede zu markieren. Kunst, die in der Deutschen Bank hängt. Das sind alles so Aspekte, die man da eigentlich auch immer mit noch denken muss. Diese Ausführungen nun liegen sehr nahe an der Hegelschen These vom Ende der Kunst. Wenngleich Hegel die Kunst selbst eben in einer höheren Begrifflichkeit der Philosophie aufgehoben sieht, so ist sie bei Adorno im schlechten Allgemeinen im Diskurs der verwalteten Welt aufgehoben. Aber um hier halt doch in einem Rahmen, wo auch einige junge Menschen sitzen, eben nicht nur den Pessimismus zu verbreiten, der eben auch nicht so das letzte Wort sein soll, und möchte ich doch in einer dialektischen Gegenlektüre, um ein wenig doch, ich will nicht sagen Hoffnung zu schüren, aber um es nicht ganz so schwarz enden zu lassen, jene letzten Sätze aus der Passage über das Ideal des Schwarzen doch noch zitieren, um vielleicht auch das andere Moment bei Adorno, nämlich das Lustmoment, vielleicht auch zu mobilisieren. Zitat Adorno am Schluss dieser Passage. Das Unrecht, das alle heitere Kunst vollends die der Unterhaltung begeht, ist wohl eines an den Toten, am akkumulierten und sprachlosen Schmerz. Trotzdem trägt die schwarze Kunst Züge, die, während sie ihr Endgültiges, die geschichtliche Verzweiflung besiegelten. Soweit, wie es immer noch anders werden kann, mögen auch sie ephemer sein. was am Postulat des Verdunkelten, wie es die Surrealisten als schwarzen Humor zum Programm erhoben, vom ästhetischen Hedonismus, der die Katastrophen überdauert hat, als Perversion diffamiert wird, dass die finstersten Momente der Kunst so etwas wie Lust bereiten sollen, ist nichts anderes als das Kunst und ein richtiges Bewusstsein von ihr, Glück, einzig noch in der Fähigkeit des Standhaltens finden. Oder eben, wie es an einer anderen Stelle der ästhetischen Theorie heißt, die ästhetische Erfahrung ist die von etwas, was der Geist weder von der Welt noch von sich selbst schon hätte. Kunst ist das Versprechen des Glücks, das gebrochen wird. Und darin eben schwebt auch ein Lustmoment, das sich aber eben zugleich bei Adorno nicht positiv fixieren lässt, sondern gleichsam als eine Art von dialektischem Bild eben auftaucht und zugleich eben auch wieder verschwindet. Ja, ich bedanke mich soweit.